Wie kam es denn zu Ihrer Vergiftung am Anfang? Was war am Anfang gewesen oder passiert? Ja, wo konnte das hergekommen sein? Hatten Sie da... Also Sie hatten Berührung mit Holz oder ähnlichen Materialien gehabt und da ist wahrscheinlich so ein Material drin gewesen. Ja. Was für Holz war das denn? Waren das Spanplatten? Thank you. 20 Jahren gesprochen hat, ja, wohl bemerkt. Und das Sozialgericht Düsseldorf hat zum Beispiel meines Wissens 2007 auch das System versagen. Bei CFS, also Chronic-Fatigue-Syndrom, habe ich auch in Folge bekommen, bei CFS anerkannt. Und soweit ich weiß, was die Techniker und auch eine weitere Krankenkasse, wurde dann auch verurteilt, eine außervertragliche Leistung zu übernehmen. Nur, da sagt mir der, also die vom, von der Unternehmensleitung sagen mir, ja, das ist eben ein Einzelfall. Ja, also ich bin auch ein Einzelfall. Einer von ca. 7 Millionen. Ja, also es gab im Jahr 2008 oder 2009, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, eine Sendung in Kerma. Das ist eine Talkshow im ZDF und da ging es um dieses NCS-Syndrom und diese Umweltkrankheiten. Und da wurde ein Arzt interviewt, Dr. Ohnsorge, und der sagte sinngemäß wohlgemerkt, dass etwa 4-9% der Bevölkerung umweltkrank seien, die wohl in ungefähr in etwa der Anzahl der Diabetiker entsprechen. Diabetiker würden zulasten der Krankenkasse sowohl ambulant als auch stationär medizinische Behandlung bekommen und Umweltkranke eben nicht. So. Und ich meine, damit ist eigentlich alles gesagt. Das hat ja nun Experte gesagt und nicht jetzt jemand wie ich, der selbst betroffen ist. Und das kann ich nur bestätigen. Das sind meine persönlichen Erfahrungen in 20 Jahren mit der Technikerkasse. Aber auch, das entspricht den Kassenpatienten, die bei mir angerufen haben. Ja, die, also das entspricht den Erfahrungen aller Kassenpatienten, die ich kenne, also mit denen ich telefoniert habe. Sagen Sie mir, wie lange haben Sie dieses Leiden schon? Ist es denn bei Ihnen irgendwann mal stehen geblieben, dass dieses Leiden so bleibt oder verändert sich das immer noch? Thank you. Menschen auf meiner Homepage verweisen, www.kkno.de oder auf mein Video, Google, YouTube, Suchbegriff. Ich buchstabiere C-O-R-N-E-L-I-A. Ja. .de. Ja, also das ist der Suchbegriff für das Video bei YouTube. Ja. Und ich kann jedem raten, das genauso zu machen. Also ich kann Ihnen keinen Rat geben, wie Sie am besten gegen Krankenkasse kämpfen. Oder es gibt noch eine Möglichkeit. Es gibt noch eine Möglichkeit. Welche? Ja, das, was Sie eben da eben erzählt haben, das ist ja nichts Verbotenes. Sie hatten eine Unterlassungsklage gehabt wegen einer bestimmten Äußerung. Aber man kann natürlich etwas anderes, was stimmt, veröffentlichen. Und natürlich dann direkt mit der Krankenkasse dann im Hintergrund. Wenn es möglich wäre, direkt stehend oder sitzend vor der Krankenkasse. Und dann natürlich erzählen Sie einfach, Sie bekommen das Geld nicht und das ist das Resultat. Also Sie brauchen ja nicht solche Formulierungen benutzen, die Ihnen da bisher untersagt wurden. Ja, aber es wäre auch möglich, sich so zu äußern, dass es auch nicht streitig ist, ob irgendetwas eine Beleidigung ist. Vergleiche mit TK kann natürlich auch was anderes heißen. Das T kann man so deuten und das K kann man so deuten. Wenn jetzt ein Fremder sagt, irgendein Fremder kommt an und sagt, T könnte Tod bedeuten, K könnte Kandidat bedeuten, dann ist das natürlich nicht verboten, weil wenn ein Fremder das so äußert. Aber man kann ja auch andere Begriffe benutzen, die einfach sachlich sind, wie zum Beispiel das, was Sie selbst gesagt haben. Ich bekomme seit dem Zeitraum erstens keine Behandlung, zweitens keinen Arzt und drittens, die Herrschaften verdienen genug Geld und ich kriege gar nichts, so ungefähr. Mhm. Aus welcher Region sind Sie? Köln? Genauer? Köln, ja. In Köln gibt es Personen, die ich kenne. Und Sie könnten natürlich auch sich mit jemandem zusammentun. Ja. Menschen, die Sie besuchen, die dann mit einer Kamera zu Ihnen kommen. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Abgesehen davon noch was nebenbei. Man kann natürlich auch gewisse Filme oder Veröffentlichungen von Ihnen machen und die aufbewahren für den Fall, dass Ihnen was zustößt. Ich meine dazu, verstehen Sie, mit diesen Äußerungen, vor denen Sie sich jetzt fürchten. Also ich habe ein großes Interesse daran, dass ich hier in meinem Elend, in meinem Kämmerchen, in meinem Bett, in dem ich seit über 20 Jahren nahezu 24 Stunden liege, gefilmt werde. Ich habe hier einen Sauerstoffkonzentrator, ja. Sauerstoff am Tag, ich meine, das muss sich mal ein normaler Mensch in Anführungsstrichen überlegen. Jemand, der Sauerstoff bekommt, braucht, der ist krank, ja. Kennen Sie Menschen, denen es ähnlich ergangen ist? Ja, ich kenne Menschen, die gestorben sind. An der gleichen Sache? Die vorzeitig gestorben sind. Ich kenne eine Person vom Telefon in Frankfurt am Main, der war Maler und Kartierermeister, der hat 18 Jahre Sozialgericht Frankfurt am Main in der ersten Instanz, wie mir gesagt wurde, also das sind zugetragene Informationen von der ehemaligen Lebensgefährtin von diesem Herrn, die auch selber krank ist und nichts spricht. Der hat 18 Jahre gegen die Berufsgenossenschaft beim Sozialgericht in Frankfurt am Main geklagt, wohl in der ersten Instanz 18 Jahre, ja, das ist unvorstellbar, ja. Und der Mann ist vorzeitig verstorben. Und Behandlung hat er auch nicht bekommen. Der war allerdings bei einer Privatversicherung. Da hat er auch die Behandlung wohl nicht bekommen, die er brauchte. Was das jetzt im Einzelnen war, das kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist dieser Mann vorzeitig verstorben. Die Maler und also die Berufserkrankung Maler und Lackierer, ja, die ist seit vielen Jahren zum Beispiel in Dänemark anerkannt. Ja, also das, was es jede Schule gibt, dass die mit Lösungsmitteln zu tun haben. Ja, also ja. Noch einen zweiten Fall? Was sagt Ihr Arzt zu Ihrer Zukunft? Kennen Sie Fälle, wo jemand so eine Sache überlebt hat? Aufgrund einer korrekten, rechtzeitigen Therapie? Aber es gibt gesund gewordene. Wissen Sie auch, was dort für eine Therapie praktiziert wird? Wie buchstabiert man das? Buchstabieren Sie mal das langsam. Ja. Environment mit V. Ja, für Gesundheit. HELTH. Und Center. Ja. Jetzt müsste man mal erforschen, welche Art Therapie dort in Dallas praktiziert wird, und zu gucken, ob man einen Teil schon hier in Deutschland nachahmen könnte. Müsste mal eine Person befragen und ausfindig machen, die dort gewesen ist, durch diese Selbsthilfegruppen. Jemand, der von dort zurückgekommen ist. Aber die wissen, was gemacht worden ist. Wissen Sie auch, was sowas gekostet hat? Können Sie zu diesen Leuten Kontakt aufnehmen, die mal dort gewesen sind, in Dallas oder in England? Dann könnten Sie mal versuchen, dort zu erfragen, was hat man denn an Therapie überhaupt versucht oder gemacht? Vielleicht kann man kann ja einen Teil übernehmen. Ja, aber manchmal ist es ja so, dass allein schon, allein eine gewisse Ernährung, ein gewisses Fasten wirkt ja auch entgiftend. Was noch darüber hinaus gemacht wird, manche Dinge kann man auch zu Hause machen. Das muss man ja wissen. Es ist so, dass sehr viele ja Allergien haben. Ja, ich habe also massive das Multiallergiesyndrom. Ich hatte 2006 einen Allergiewert, der war 390-fach erhöht. Das nennt sich IgE, der war bei 15.900. Der Referenzwert war bei 41, also 390-fach erhöht. Mittlerweile hat man da noch Gendefekte festgestellt, wie unter anderem eine Laktaseintoleranz, also dieses Enzym Laktase bildet mein Körper nur noch zu 50% und eine Histaminintoleranz. Und damit bin ich in meiner Ernährung massiv eingeschränkt. Ich bin sogar, man hat mich 2003 war das ungefähr, körperlich so runterkommen lassen, ja, dass ich noch 17 Nahrungsmittel hatte, die ich vertragen habe. Ja. Und wenn ich nicht gewusst hätte, wie man das in Amerika oder in England macht, ja, in diesen Kliniken, dann wäre ich wahrscheinlich heute tot, weil das entwickelt sich oft so, ja, dass sie das sogenannte Wasting-Syndrom entwickeln. Das heißt, sie tolerieren immer weniger, ja, und sterben dann irgendwann daran, ja. Und ich habe dann direkt auch die Rotationsdiät, die hatte ich vorher schon gemacht, aber das reicht eben nicht aus. Es kann nicht sein, dass man so eine schwere Krankheit hat über so viele Jahre und keine Behandlung bekommt und immer selbst zum Doktor muss. Ja, wir sprechen hier ja nicht von gesundheitspräventivem Verhalten. Das praktizieren wir doch alle sowieso. Wir können nichts mehr essen, wir können nichts mehr trinken, wir können nirgendwo mehr hingehen. Ja? Wir schützen uns doch nur überall. Es gibt unheimlich viele, die rennen nur noch mit einer Maske rum. Ja, da sind die Krankenkassen in der Verantwortung. Als gesetzlich Versicherte haben sie einen Anspruch auf Leistung der Krankenkasse, wenn sie krank sind. Und wir sind nicht nur ein bisschen krank, sondern schwer krank, schwer chronisch krank. Meine Person seit fast 21 Jahren. Kann es sein, dass in anderen Bundesländern andere Bestimmungen existieren? Könnte aber sein, dass wenn eine Person in dem anderen Bundesland therapiert wurde, dass wenn sie in diesem Bundesland leben oder wohnen würden, dass sie die gleichen Ansprüche hätten. Das muss man mal erforschen. Aber auch welche, die was bekommen haben. Aber es sind Ihnen ja auch Leute bekannt, die nun eine Leistung bekommen haben in solch einer Sache. Ausnahmsweise. Das sind ganz wenige, die mir da bekannt sind, ja, das ist richtig. Und was im Einzelnen aus denen geworden ist, weiß ich nicht. Ja, also wie gesund die jetzt geworden sind, das kann ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Die Namen sind mir auch von Dritten zugetragen worden. Also es scheint gängige Praxis zu sein von allen gesetzlichen Krankenkassen, dass außervertragliche Leistungen Chemikaliengeschädigte, für CFS-Kranke, Patienten mit dem Chronic-Fatigue-Syndrom nicht bewilligt werden. Ja? Und möglicherweise hat das politische Gründe, keine Ahnung, wenn die Leute aussterben, dann stellen die auch keine Ansprüche. Ja, ich kann es Ihnen nicht sagen, auf jeden Fall ist das Hanebüchen und ja. Wie? Ja. Gibt es eine ganz genaue... Gibt es eine fachliche, genaue Bezeichnung für Ihre Krankheit, die man im Internet suchen kann? Multiple Chemicalien, also Multiple Chemical Sensitivity in Englisch. Aber langsam. Multiple? Multiple Chemicalien Sensitivität. Sensitivität oder so ähnlich. Genau, ja? Auf Deutsch. Und im Englischen Chronic Fatigue Syndrome und oder chronisches Erschöpfungssyndrom. Wird auch genannt chronisches Müdigkeitssyndrom. Mhm. Ein harmloser Name für eine sehr schwere Krankheit. Chronic Fatigue Syndrom. Und dann hatte ich eben noch die Fibromyalgie. Das ist Weichteilrheuma, sogenanntes Weichteilrheuma. Manche sagen Schmerzen, ununterbrochen, ja. Und viele andere Folgeschäden dadurch. Ne? Also das ist unterschiedlich, aber soweit ich weiß, haben die alle die toxisch geschädigten Hornschäden. Also ich habe das ja keinen in 20 Jahren erlebt, der keine Hornschäden hatte durch diese toxischen Schäden. Ja. Mhm. Ja, die wenigen Ärzte, die uns helfen und uns bescheinigen, dass wir vergiftet sind, uns bescheinigen, dass wir diese bestimmten außervertraglichen Leistungen benötigen, die haben jede Menge Ärger. Ja. Gibt es welche, die das versucht? Gibt es Ärzte, die das getan haben? Die das bescheinigt haben. Und die dann Probleme bekommen haben? Ja, sicher. Also ob jetzt speziell in meinem Fall, das kann ich nicht sagen, weil das ist ja nicht immer nachvollziehbar. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ein Neurologe in Trier, der den Patienten bescheinigt, auch sofern sie berufserkrankt sind. Herr Binz. In meinem Fall nicht der Fall. Ja, ich weiß nicht, ob der Name genannt ist. Herr Peter Binz. Ja. Ist er bekannt, ja. Natürlich. Ja. Der Mann ist bekannt. Ja, ich wollte schon mal machen, ich kenne ihn ja. Ja, da kann er gleich ein Interview zu geben, ja. Viele Ärzte, die ich hier in Köln und Umgebung, also niedergelassene Kassenärzte, ja, auch Neurologen, ja, da hat man den Eindruck, die machen sich in Bezug auf Chemikalien-Schäden wirklich einen lauen Lenz, ja. Also die diagnostizieren das gar nicht, die psychiatrisieren die Patienten, ohne sich überhaupt die Befunde angesehen zu haben, ja. Also diesen Eindruck habe ich persönlich gewonnen, das sind aber auch die mir bundesweit von Patienten zugetragen worden sind, ja, und die im Grunde genommen nicht sorgfältig arbeiten, ja, keine ordentliche Analyse machen, keine ordentliche Diagnose stellen, die kriegen keine Ärger, ja. Tut es mit dem Patienten irgendwann. Ja. Ja. Gut. Also das wäre vielleicht noch eine interessante Sache. Das ist ein Unfall. Ich habe durch diese Krankheit, vor allem durch die Müdigkeit, ja, viele Unfälle. Es ist zum Beispiel aus der Unfallforschung bekannt, dass LKW-Fahrer, die übermüdet sind, Unfälle haben, ja. Nur bei CFS-Kranken scheinen diese Unfälle eben nicht anerkannt zu werden. Ich meine jetzt nicht Unfälle mit PKW oder so. Ich fahre gar kein Auto, ich habe auch gar kein Auto, sondern ich habe ständige Unfälle im Haushalt, weil ich Dinge vergesse, weil ich ständige Ausfälle im Gehirn habe. Also ich sage mal Ausfälle. Das mit der Herdplatte zum Beispiel. Was würde passieren, wenn dieser Sauerstoffgenerator, heißt das? Ich kenne Konzentrat, habe ich mal. Ja, ich kenne da so einen Sauerstoffkonzentrator, den habe ich auch mal besessen, aber nur durch eine Haushaltsauflösung. Wenn jetzt bei Ihnen Stromausfall wäre für 10 Stunden, wäre das für Sie gefährlich? Die Kraftwerke der Zellen sozusagen sind geschädigt. Das habe ich durch einen Muskel auf Biopsie nachgewiesen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also, der Sauerstoffkonzentrator hilft nicht wirklich, meinten Sie? Nee. Vielleicht ein Wohnungswechsel in eine andere Stadt, wo Sie nicht in der Großstadt leben? Also man muss schon extrem saubere Luft haben, um seinen Zustand durch eine Luftveränderung zu verbessern. Das wäre eigentlich nur am Meer. Ja, wenn ich direkt am Meer wohnen würde. Und das ist nicht machbar. Ja. Warum ist das nicht machbar? Ich bin so müde und kaputt, dass ich überhaupt keinen Wohnungswechsel schaffen würde. Und ich habe keineswegs bei dem Chronic Fatigue Syndrom. Ich habe ja sehr schwer dieses CFS auch, ja. Die Garantie, dass ich dann da weniger müde bin. Ich bin ja zwischenzeitlich zweimal in Holland gewesen, ja. Da habe ich weniger Probleme mit der Atmung gehabt. Ich habe ja ständige Infekte, ja. Ich habe ja seit Februar ungefähr 2004 bis heute 1400 Tabletten Antibiotikum nehmen müssen, wegen chronischen Nasennebeninfekten. Wie viele Tabletten? 1400 Tabletten Antibiotika seit Februar 2004. Ungefähr 1400. Das ist natürlich beweisbar durch die Rezepte. Ich habe die Rezepte ja auch kopiert. Ja, das sind Folgeerscheinungen einer unbehandelten Vergiftung. Ich habe hier ständig chronische Nasennebeninfekte. Ich bin schon an der Nasenmuschel 2007 operiert worden. Also daran liegt es nicht, weil da irgendwas verengt ist, ja. Das ist also Hanebüchen. Ich habe ständig Infekte, das geht aber mit dem CFS einher, ja. Die CFS kann ja alles ständig irgendwelche Infekte, ja. So, und das sind eben auch, ja, alles Folgeschäden der unterlassenen adäquaten Behandlung. Ja, die Antibiotika zahlt die Kasse. Das ist vertraglich, das ist eine Kassenleistung. Ja? Die wären aber überflüssig, wenn mein Immunsystem so stabilisiert würde, dass ich nicht mehr so infektanfällig wäre. Ja? Ja, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss, weil ich hier sonst zu viel Speicher verbrauche. Dann würde die Aufnahme nämlich von allein gestoppt werden. Sie können mich nochmal anrufen oder anschreiben. Abends bin ich immer erreichbar. Und es könnte sein, dass heute auch sich noch jemand bei Ihnen meldet, der auch ein gesundheitliches Leid hat. Schon allein, um Menschen kennenzulernen, denen es ähnlich geht. Das weiß er, das weiß er. Ja. Ja, sicher. Das ist der einzige Rat, den ich. Ja, das weiß ich ja. Hätte ich das vor 20 Jahren gemacht, ich weiß nicht, ob ich weiter wäre, wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall nicht sich damit abfinden. Auf keinen Fall sich in sein Schicksal, dass er in dem Sinne kein Schicksal ist, ja, sondern der Schaden wird ja von außen zugeführt durch Unterlassungen, ja, auf keinen Fall sich damit abfinden. Mhm. Wirklich nicht wert, lebt verkehrt. Den Spruch kenne ich. Gut, das kennen Sie von Frau Stormknirsch? Nee. Die hat das einmal irgendwo in einem Interview auf meiner Webseite ausgesprochen. Ja, endzeiter.de.